abgebranntem Baton Rouge, wartend auf die Bahn. Fühlt mich fast wie meine verwaschene Jeans. Bobby hielt nen Laster an, bevor der Regen kam. Der brachte uns den Weg nach New Orleans. Ich zog meine Blues herab aus dem schmutzig rot Stirnband und spielte sacht, als Bobby sang den Blues. Scheibenwischer gab den Rhythmus an, da ich hielt Bobbys Hand und wir sangen jeden Song, den der Trucker auch gekannt. Freiheit ist nur ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren. Doch nichts meint nicht nichts, wenn es nicht frei. Und gut fühlen war leicht her, wenn Bobby sang den Blues. Du weißt, es reicht in mir, dass ich gut fühl. Gut für mich und für meine Bobby McGee. Von Kentuckys Kohleminen hin zu Kaliforniens Sonn teilt mit Bobby meiner Seele Heimlichkeit. Und bei jeder Art von Wetter und bei allem, was wir getan, Bobby bewahrte mich durch kalte Zeit. Und dann war Nasalinas und ich ließ sie fort von mir. Sie suchte ein Zuhause, ich hoff, dass sie's fand. Doch für dich tauschen all mein Gestern gegen einen einzig Tag mit dir. Um nah zu sein, Bobby, und halte ihre Hand. Freiheit ist nur ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren. Doch nichts meint nicht nichts, wenn es nicht frei. Und gut fühlen mal leicht her, wenn Bobby sang den Blues. Du weißt, es reicht in mir, dass ich gut fühl. Mich und meine Bobby McGee. La la la la la da da da. La la la da da. Gut für mich und meine Bobby McGee. La la la la la da da da. La la la da da. Für mich und meine Bobby McGee. La la la la.